Dann kam der Tag, an dem die Heimat frei war. Der Krieg zurückgekehrt in jenes Land, von dem er auszog, andere Länder zu zerstören.